Sicher ist auch Ihnen das Kauderwelsch des jungen Helmbrecht aufgefallen. Jedoch enthält nicht nur unsere, sondern jede Sprache viele fremde Ausdrücke, sei es, dass man diese noch als Fremdwörter empfindet oder schon als eigenes Sprachgut ansieht. Sprachreinheit und Sprachreinigung können eine gute Sache sein, aber man darf nicht übers Ziel hinausschießen. Zunächst Fremdes hat das Bayerische später lebendiger, farbiger gemacht. Ginge uns denn nicht das vertrauliche Servus ab? Würde nicht jeder den Radi, den Schorsch, den Kaspar Larifari vermissen? Ob es aber begrüßenswert ist, wenn ein Bauer sagt, ein Schnupfer ist heute mein Hobby, oder wenn ein Teen seine Freundin mit Baby begrüßt, das ist eine andere Frage. Trotzdem, erst einmal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln und dann urteilen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.